Südpol zum Südpol ist nur ein Katzensprung. Wir fliegen die Strecke bei jeder Witterung. Wir warten nicht, wir starten, was immer auch geschieht. Durch Wind und Wetter klingt das Fliegerlied. Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Dein Leben, das ist ein Schweben durch die Ferne, die keiner bewohnt. Schneller und immer schneller rast der Propeller, wie dir's grad gefällt. Piloten ist nichts verboten, drum gib Vollgas und flieg um die Welt. Such dir die schönste Sternenschnuppe aus und bring sie deinem Mädel mit nach Haus. Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Schnuppe aus und bring sie deinem Mädel mit nach Haus. Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond.